In das Folio-Stammbuch eines Kunstfreundes von Friedrich von Schiller. Die Weisheit wohnte sonst auf großen Foliobogen, der Freundschaft war ein Taschenbuch bestimmt. Jetzt, da die Wissenschaft ins Kleinere sich gezogen und leicht wie Kork in Almanachen schwimmt, hast du, ein hochbeherzter Mann, dies ungeheure Haus den Freunden aufgetan. Wie? Fürchtest du denn nicht, ich muß dich ernstlich fragen, an so viel Freunden allzu schwer zu tragen?